123. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Lob der Genügsamkeit. Von einer mehr beschwerlichen als langen Reise erschöpft, gelangte ich in später Nacht auf mein Albanum. Ich finde hier nichts bereit als mich. Daher lege ich meine Müdigkeit aufs Lager und suche diese Verspätung des Kochs und des Bäckers zum Guten zu wenden. Denn ich rede mit mir selbst eben davon, wie nichts beschwerlich sei, was man leicht nehme, und wie nichts des Ärgers wert sei, wenn man nicht durch den Ärger es selbst verschlimmere. Mein Bäcker hat kein Brot, allein mein Verwalter, mein Hausmeister, mein Pächter hat solches. Das ist schlechtes Brot, sagst du. Warte, es wird gut werden. Auch dieses Brot wird der Hunger zum feinen Weizenbrot machen. Darum darf man nicht früher essen, als jener es befiehlt. Ich will also warten und nicht früher essen, als ich angefangen habe, gutes Brot zu haben oder aufgehört, schlechtes zu verschmähen. Es ist notwendig, sich an weniges zu gewöhnen. Viele Schwierigkeiten des Ortes und viele der Zeit werden auch den Reichen und Begüterten entgegentreten, die uns das, was wir wünschen, versagen. Was er will, kann niemand haben. Das aber kann er nicht wollen, was er nicht hat, und das, was ihm geboten ist, fröhlich genießen. Viel für die Freiheit macht ein gut gezogener Magen, der auch eine schlechte Behandlung sich gefallen lässt. Es ist nicht zu schätzen, wie viel Vergnügen es mir macht, dass meine Müdigkeit sich an sich selbst gewöhnt. Keine Sklaven, die mich salben, kein Bad, kein anderes Mittel suche ich als das der Zeit. Denn was die Anstrengung verursacht hat, das hebt die Ruhe auf. Diese Mahlzeit, mag sie noch so einfach sein, wird mir angenehmer sein als ein Antrittschmaus. Ich habe eine Charakterprobe abgelegt, und zwar unvermutet. Eine solche ist einfacher und wahrer. Denn wenn man sich vorbereitet und die Ausdauer sich auferlegt hat, so kommt nicht auf gleiche Weise zutage, wie viel wahre Stärke man besitze. Die sichersten Beweise sind die aus dem Stegreif. Wenn man nicht nur mit Gleichmut, was beschwerlich ist, sondern mit Heiterkeit ansieht, wenn man nicht sich erhitzt und nicht zankt, wenn man das, was man hätte erhalten sollen, selbst durch Nichtvermissen sich ersetzt und sich sagt, dass der eigenen Person nichts fehle, sondern nur der Gewohnheit. Wie überflüssig vieles sei, erkennen wir nicht eher, als bis es uns fehlt. Denn wir brauchten es, nicht weil wir mussten, sondern weil wir es hatten. Wie vieles aber schaffen wir uns an, weil andere es sich angeschafft und weil es bei den meisten gesehen wurde. Zu den Ursachen unserer Leiden gehört, dass Beispiele unsere Lebensart bestimmen und dass nicht die Vernunft uns zur Richtschnur dient, sondern die Gewohnheit uns verführt. Was wir dann, wenn es wenige täten, keine Lust hätten nachzuahmen, tun wir gleich den andern, sobald mehrere es tun. Als ob es dadurch an Güte gewänne, dass es häufiger geschieht. Und die Stelle des Vernünftigen nimmt die Verirrung bei uns ein, sobald diese eine allgemeine geworden ist. alle lassen jetzt, wenn sie reisen, numidische reiterei sich vorauseilen und ein läuferheer vor sich hergehen. Schande ist's, keine Leute zu haben, welche diejenigen, die entgegenkommen, aus dem Wege treiben und dabei durch den mächtigen Staub das Erscheinen eines Mannes von Ansehen kundgeben. Alle haben jetzt ihre Maulesel, die kristallene und myrrhene und von der Hand großer Künstler mit Bildwerk versehene Gefäße tragen. Schande ist's, zu erscheinen, als habe man lauter Gepäck, welches ohne Gefahr gerüttelt werden könne. Alle lassen jetzt ihre Pagen die Fahrt mit überzogenem Gesichte machen, damit nicht die Sonne und die Kälte die zarte Haut verletze. Schande ist's, im Knabengefolge keinen solchen zu haben, dessen schönes Gesicht, um erhalten zu werden, ein Mittel verlangt. Die Unterhaltung mit allen diesen Leuten muss man meiden. Sie sind es, die die Laster fortpflanzen und von einem Orte zum anderen bringen. Für die schlimmste Art von Leuten galten diejenigen, welche Worte zutragen. Es gibt einige, welche Laster zutragen. Die Unterhaltung mit diesen schadet viel, denn wenn sie auch nicht sogleich wirkt, so lässt sie Keime in der Seele zurück. Und wenn wir uns auch von den Leuten entfernt haben, so begleitet uns ein Übel, welches später an den Tag kommen soll. Wie diejenigen, welche ein Konzert gehört haben, jenen lieblichen Wechsel der Töne in den Ohren herumtragen, welcher den Gedanken im Weg steht und nicht zulässt, dass dieselben sich auf Ernstes richten, so haftet auch die Rede der Schmeichler und der Lobredner des Verkehrten noch lange, wenn sie nicht mehr gehört wird. Und nicht leicht ist es, den süßen Ton sich aus dem Sinn zu schlagen. Er begleitet einen und dauert fort und kehrt von Zeit zu Zeit wieder. Darum muss man die Ohren vor den bösen Reden verschließen und gleich vor den ersten. Denn haben sie einmal den Anfang gemacht und den Eingang in das Innere gefunden, so werden sie kecker. Man kommt sofort zu solchen Reden. Tugend und Philosophie und Gerechtigkeit ist leeres Wortgetöne. Das einzige Glück ist, dass man sich's wohl sein lasse und esse und trinke und sein Erbe genieße. Das heißt leben, das heißt sich erinnern, dass man sterblich sei. Die Tage fließen dahin und unwiederbringlich läuft das Leben ab. Können wir uns bedenken? Was hilft es, weise zu sein und dem Alter, das nicht immer der Genüsse fähig bleibt, schon jetzt, da es dieselben erträgt und fordert, Mäßigkeit vorzuschreiben und dem Tode vorauszueilen und was dieser rauben wird, schon jetzt sich zu versagen? Du hast keine Geliebte, keinen Knaben, der die Eifersucht der Geliebten erregen könnte. Täglich verlässt du nüchtern das Mahl. Du speisest so, als müsstest du dem Vater Rechnung stellen. Das heißt nicht leben, sondern fremdes Leben mit Ansehen. Welche Torheit, das Vermögen seines Erben zu verwalten und sich alles zu versagen, damit die große Erbschaft dir aus einem Freunde einen Feind mache. Denn er wird desto mehr über deinen Tod sich freuen, je mehr er erhält. aus jenen strengen und finsteren männern welche richter über fremdes leben feinde des eigenen und zuchtmeister für jedermann sind mache dir nicht das geringste und stehe nicht an ein gutes leben einer guten meinung vorzuziehen solche stimmen sind ebenso zu fliehen als jene an welchen ulixes nicht anders als angebunden vorbeifahren wollte ihre kraft ist die gleiche sie ziehen ab vom vaterlande von den eltern den freunden den tugenden und stoßen die unglücklichen in ein schimpfliches leben noch schimpflicher hinein wie viel besser ist es den rechten weg zu verfolgen und dahin zu gelangen daß einem nur dasjenige angenehm ist was sittlich gut ist dazu können wir es bringen wenn wir wissen daß es zwei gattungen von dingen gebe die entweder uns einladen oder abschrecken Die einen laden ein, wie Reichtum, Vergnügungen, Schönheit, Ehre und was sonst uns lockt und anlacht. Abschreckend ist Anstrengung, Tod, Schmerz, Schande, Dürftigkeit des Lebens. Wir müssen uns also üben, dass wir diese nicht fürchten, jene nicht begehren. Wir müssen das Widerspiel im Kampfe halten und vor dem Einladenden zurückweichen, gegen das, was uns feindlich ist, andringen. Siehst du nicht, wie verschieden die Haltung derer ist, die herabsteigen und die hinansteigen? Wer bergab geht, beugt seinen Körper rückwärts, wer bergan geht, vorwärts. Denn beim Herabsteigen sein Gewicht nach vorne neigen, beim Heransteigen es zurückziehen, das heißt, mein Lucilius mit dem Übel sich verbünden. Zu den Vergnügungen steigt man herab, zu dem Widrigen und Harten hinan. In diesem Falle müssen wir unseren Körper antreiben, in jenem zurückhalten. Glaubst du nun, ich meine es so, dass nur jene für unsere Ohren verderblich seien, welche das Vergnügen loben und die Schmerzen und Befürchtungen uns als schreckhaft an sich selbst zu Gemüt führen? Auch jene, glaube ich, schaden uns, welche uns unter dem Scheine der stoischen Lehre zu den Lastern ermuntern. Denn also lassen sie sich hören, nur der Weise sei auch geschickt zum Liebhaber, nur der Weise versteht es, mitzutrinken und mitzuschmausen. Wir wollen untersuchen, bis zu welchem Alter man Jünglinge lieben dürfe. Solches sei der griechischen Sitte überlassen, wir wollen vielmehr auf diese Reden unsere Ohren richten. Niemand ist durch Zufall gut, die Tugend muss erlernt werden, die Wollust ist etwas Niedriges und Geringes und durchaus keine Wertschätzung verdienendes, etwas, das die unvernünftigen Tiere mit uns teilen und welchem die kleinsten und verachtetesten Geschöpfe zufliegen. Der Ruhm ist etwas Eitles und Veränderliches und leichter zu bewegen als der Wind. Die Armut ist für niemand ein Übel als für den, der widerstrebt. Der Tod ist kein Übel. Was er sei, fragst du. Er allein ist das gleiche Recht für das menschliche Geschlecht. Der Aberglaube ist der Irrtum eines Kindes, er fürchtet, die er lieben sollte, und beleidigt, die er verehrt. Denn was ist für ein Unterschied, ob du die Götter leugnest oder beschimpfest? Diese Sätze muss man lernen, ja auswendig lernen. die philosophie darf dem laster keine entschuldigungen an die hand geben. Keine hoffnung auf genesung hat der kranke, den der arzt zur unmäßigkeit ermahnt.